Good morning, people. Guten Morgen, Leute. Good morning. Guten Morgen. Oh, good morning, Debbie. Oh, guten Morgen, Debbie. Ja, Debbie. Reinhard. Guten Morgen, Reinhard. Guten Morgen, Elisa. Everybody is here, ready to go live. Alle sind hier und bereit, live zu gehen. As always, we're gonna wait a minute for people to come in. Wie immer warten wir noch auf die Zuhörer. Wir haben auch Studio-Zuhörer. Yes, we have studio audience here. Ja, wir haben auch Studio-Zuhörer hier. If you come and stay at our house, wenn du uns besuchst und bei uns im Haus wohnst, musst du auch im Studio sein, wenn wir Lives machen. It's not optional. Das ist keine Option. Of course it is optional. Natürlich ist es freiwillig. You have questions and answers today. Es ist gut, wieder live zu sein und wir machen Fragen und Antworten heute. On Wednesday we do our normal life with Daniel. Und am Mittwoch machen wir unser normales Live mit Daniel. We have another couple of weeks lives and then there will not be many more lives this year. Es gibt noch ein paar Wochen lang Lives und dann gibt es dieses Jahr nicht mehr viele Lives. Because very little, if we have any very little. Sehr wenige, wenn überhaupt. Because I have to go to Europe 4 more times this year and to America twice. Denn ich muss dieses Jahr noch 4-mal nach Europa gehen und 2-mal nach Amerika. So it's complicated to do lives when you travel. Und es ist kompliziert, Lives zu machen, wenn man reist. All right, we have about 100 people, so let's go. Okay, wir haben etwa 100 Personen, also fangen wir an. Let's start with this one here. Ich gebe dir das mal, fangen wir mit dieser an. Seit einer ganzen Weile konnte ich nun schon keine Zeit mehr mit Jesus verbringen. Was für einen Rat gibst du mir? For quite a while I was not be able to have a time with Jesus. What counsel do you give me? Sweetheart, would you like to start? Liebling, möchtest du anfangen? Nein, fang du an. First thing that I think has to happen is you have to change what you believe. Okay, schau, das erste, was passieren muss, ist, du musst ändern, was du glaubst. Most Christians believe that they have to spend time with Jesus. Die meisten Christen glauben, dass sie Zeit mit Jesus verbringen müssen. See, that's already the wrong belief. Das ist bereits der falsche Glauben. Because law never brings freedom. Denn das Gesetz bringt nie Freiheit. So that's the first thing. You don't have to. It has to be a deep desire. Das ist also das Erste. Du musst es nicht. Es muss ein tiefes Verlangen sein. Secondly. Zweitens. Where are you trying to connect with Jesus? That's probably a key question. Warum versuchst du dich mit Jesus zu verbinden? Das ist wahrscheinlich eine Schlüsselfrage. You see, people who have a old covenant mentality, Menschen, die eine Mentalität des alten Bundes haben, that I have to come to Jesus, ich muss zu Jesus kommen. Or I have to ask Jesus to come here, let your presence come. Oder ich muss Jesus bitten, dass er kommt, lass deine Gegenwart kommen. How are you gonna have time with Jesus, who is distant? Wie willst du mit Jesus Zeit verbringen, der distanziert ist? So, that's never gonna work. Das funktioniert nie. So you have to understand that Jesus is inside of you. That's where he is. Du musst also verstehen, dass Jesus in dir ist. Dort ist er. So if he's inside of you, wenn er in dir ist, you can spend time with him every single moment whenever you choose to. Kannst du Zeit mit ihm verbringen, in jedem Moment, wann immer du dich dafür entscheidest. But you can only connect with him internally, you can never connect with him externally. Aber du kannst dich nur innerlich mit ihm verbinden, du kannst dich nie äußerlich mit ihm verbinden. This is one of the biggest problems people have spending time with Jesus. Und das ist eines der größten Probleme, die Menschen dabei haben, Zeit mit Jesus zu verbringen. So you wash your dishes. Du spülst Geschirr. Where is Jesus at the moment? Wo ist Jesus in diesem Moment? Are you ready? Bist du bereit? He's washing dishes. Er spült Geschirr. Because if Jesus and you are one, that's what the Bible says in 1 Corinthians chapter 6. Wenn Jesus und du eins sind, und das sagt die Bibel in 1. Korinther 6, you know what it means? Weißt du, was das heißt? When you wash the dishes, so does he. Wenn du Geschirr spülst, dann tut er das auch. So why didn't you practice, you wash the dishes, say, oh Jesus, we're gonna have a lot of fun today washing the dishes. Warum übst du also nicht, wenn du Geschirr spülst und sagst, oh Jesus, wir werden viel Spaß haben beim Geschirrspülen? So you have to learn to connect with him in a very natural way. Du musst also lernen, dich mit ihm auf eine sehr natürliche Weise zu verbinden. Always internally, never externally. Immer innerlich, nie äußerlich. And then, und dann, you have to understand that he desires way more to have time with you than you desire time with him. Musst du verstehen, dass er sich viel mehr danach sehnt, Zeit mit dir zu verbringen, als du dich nach Zeit mit ihm sehnst. And then, und dann, you have to listen to Debbie's counsel because she's very wise in that area. Musst du auf Debbies Rat hören, denn sie ist in diesem Bereich sehr weise und sie hat sehr viele gute Dinge zu sagen. Actually, I don't have anything. Eigentlich habe ich gar nichts. My wisdom is to be quiet today. Meine Weisheit ist, heute still zu sein. I reject the wisdom. This is human wisdom. Ich weise diese Weisheit zurück. Das ist menschliche Weisheit. All right. Let's find another question. Okay, machen wir eine weitere Frage. Look, this is one that I think most of the world needs. Schau, das ist eine, die meiner Meinung nach die meisten auf der Welt brauchen. Wenn ich an Heilung glauben möchte, muss ich das dann jeden Tag deklarieren und glauben? Do I have to declare and believe every day? Look, more important than declaring is the believing. Schau, wichtiger als deklarieren ist zu glauben. Because a lot of Christians think if I just keep saying I'm healed, I'm healed, I'm healed, then eventually I will be healed. Denn viele Christen denken, wenn ich lange genug deklariere, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, dann werde ich irgendwann mal geheilt sein. And then this always disappointment. Und dann gibt es immer Enttäuschung. You have to learn to believe right much more than just speak something. Du musst viel mehr lernen, etwas richtig zu glauben, als etwas nur auszusprechen. And the first thing is this. Und das erste ist folgendes. By your question, I can already tell you that you believe wrong. Durch deine Frage kann ich bereits sagen, dass du falsch glaubst. I tell you why I believe wrong. Ich sage dir, warum du falsch glaubst. Because you're trying to get a healing that you already have. Denn du versuchst, eine Heilung zu bekommen, die du bereits hast. Du denkst, dass du etwas richtig machen musst, um geheilt zu werden. Nein. Jesus hat dich vor 2000 Jahren geheilt, als er ans Kreuz ging. Solange du also versuchst, Gott dazu zu bringen, dich durch die richtige Technik zu heilen, wirst du nicht geheilt werden. Du musst also sicher in deinem Herzen sein, dass die Heilung dir gegeben wurde. Das Herz von vielen Christen glaubt nicht die richtigen Dinge und sie versuchen, eine Technik zu finden, wie sie geheilt werden können. Always ends up in disappointment. Das endet immer in Enttäuschung. Du solltest hier von deinem Kraftschild erzählen. Sollte ich? Ja, ich denke. Okay. Vor ein paar Jahren habe ich trainiert, um einen Marathon zu laufen. Und es war raining or something outside, so we were running at the gym on the treadmill in the gym at the hotel where we were in Curitiba. Und es regnete oder irgendwas anderes, deshalb liefen wir auf dem Laufband im Sportraum des Hotels, in dem wir waren. Das war in Curitiba. Which is in the south of Brazil for those of you who don't live here. Das ist im Osten von Brasilien für die von euch, die hier nicht leben. And while we were running, I did something stupid and I got thrown off the treadmill. Und während wir liefen, machte ich etwas Dummes und ich wurde vom Laufband geworfen. And the treadmill was very close to the wall. Und das Laufband stand sehr nah an der Wand. And when I got thrown off the treadmill, my leg got pinned up against the wall and my body kept being thrown against it because the treadmill was still running. Als ich vom Laufband geworfen wurde, wurde mein Bein gegen die Wand gedrückt und mein Körper wurde dagegen geworfen, weil das Laufband immer noch an war. Reinhard rannte herüber und machte das Laufband schnell aus. Und dann, als ich mich hinsetzte, war mein Knöchel bereits geschwollen. Und Reinhard prayed for me and the swelling went down a bit. Reinhard betete für mich und die Schwellung ging ein wenig zurück. So I thought, okay, I'm fine, I'm gonna be good. Also dachte ich, okay, das wird gut sein, mir geht es gut. I got up and tried to walk back to the room. Ich stand auf und versuchte, zurück zum Raum zu laufen. And I think we got some ice and put it on it. Und ich denke, wir bekamen Eis und legten es darauf. We had to go home, so we went to the airport and we flew home. Und dann mussten wir nach Hause, also fuhren wir zum Flughafen und wir flogen nach Hause. And the next day, it was still hurting. Am nächsten Tag tat es immer noch weh. Und es war ein kleines bisschen geschwollen. Und Reinhard sagte, du musst einfach hochgehen und dich auf dein Bett setzen und in deine Jesuszone gehen. Du kannst das nachher erklären. Wir warten bis zum Herzseminar. And I went upstairs and I started meditating about me being in Jesus and Jesus being in me. Und ich ging hoch und ich begann darüber zu meditieren, dass ich in Jesus bin und Jesus in mir ist. And so while I was doing that, I thought, I saw myself like physically inside of Jesus, like looking around inside of Jesus, looking out through his eyes. Und als ich das tat, sah ich mich körperlich in Jesus drin. Ich schaute mich um in Jesus und sah hinaus durch seine Augen. And then I thought, wow, if I'm in Jesus, nothing can touch me. I'm totally safe here. Und dann dachte ich, oh wow, wenn ich in Jesus bin, dann kann mich nichts packen. Ich bin vollkommen sicher hier. And I felt like Jesus is like this force shield around me so that nothing can get through to him to touch me. Und ich empfand, als ob Jesus dieses Kraftschild um mich herum ist, so dass nichts durch ihn hindurchkam, um mich anzutasten. Yes, I watch sci-fi movies. Ja, ich schaue Science-Fiction-Filme an. And then I thought then, wait, if I'm inside Jesus and nothing can touch me, then why is my ankle swollen? Und dann dachte ich, halt mal, wenn ich innerhalb von Jesus bin und nichts mich antasten kann, warum ist dann mein Knöchel geschwollen? Und dann dachte ich, dass ich den Herrn zu mir sprechen hörte, in meinem Kopf. It's just an illusion. Das ist nur eine Illusion. And if you believe the illusion, it becomes a reality in your life. Und wenn du die Illusion glaubst, dann wird sie eine Realität in deinem Leben. So I started rejecting it. I'm like, yeah, I don't accept this. This is an illusion. I rebuke this. I don't accept this. I am healed. I've already been healed. Also fing ich an, das abzulehnen. Ich akzeptiere das nicht. Das ist eine Illusion. Ich weise es von mir. Ich akzeptiere es nicht. Ich bin geheilt. Ich bin bereits geheilt. And I just got up and walked downstairs. Und dann stand ich einfach auf und ging nach unten. Und es tat noch ein kleines bisschen weh, aber ich ignorierte es einfach und sagte, nein, ich bin bereits geheilt. Und ein paar Leute, die in unserem Haus wohnten, sagten, oh, du gehst schon besser. And then the next day, Reinhard and I went on our training. We ran 10 kilometers. Und dann am nächsten Tag machten Reinhard und ich unser Training. Wir liefen 10 Kilometer. So you have to believe the right thing. Du musst also das Richtige glauben. Die meisten warten darauf, dass Gott etwas tut. Aber Gott wartet darauf, dass du etwas glaubst. Gott sagt also, wirst du bitte glauben, dass ich alles am Kreuz getan habe? Wenn wir das in unserem Herzen ergreifen und wirklich glauben, dann wird sich die Heilung manifestieren. Und steh fest und schau nicht auf deine Symptome. Schau auf das, was Jesus tat. Die meisten von uns sehen viel zu sehr mit unseren natürlichen Augen und sehen nicht mit unseren geistlichen Augen. Und du musst mehr über die Wahrheit meditieren, so viel mehr. Und Jesus ist die Wahrheit. Also meditiere mehr über ihn. Was meint das? Macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Räuberhöhle? Ist das Haus des Vaters ein Gebäude? Schauen wir uns den Kontext an, in dem das passierte. Jesus was literally talking about a temple, a physical building. Jesus sprach tatsächlich über den Tempel, ein physisches Gebäude. Die Frage ist nicht, was bedeutete das, als Jesus das sagte? Die Frage ist, gilt das für uns heute? Denn das ist nicht der Fall. Und das ist der Grund, warum es nicht für uns gilt. Jesus kam, um einen brandneuen Bund zu bringen. Bund meint, wie Gott mit Menschen in Beziehung tritt. Bis Jesus starb, 3 Tage in die Hölle ging, dann wurde er auferweckt, dann ging er in den Himmel, Until that moment, there was no new covenant. Bis zu diesem Moment gab es keinen neuen Bund. So that means God related to people how he related to them in the old covenant. Das heißt, Gott trat mit Menschen in Beziehung, wie er es im alten Bund tat. In the old covenant, the temple was the dwelling place of God. Im alten Bund war der Tempel der Wohnort Gottes. First it was the tabernacle. Zuerst war es die Stiftshütte. Then when Solomon built the temple, it was the temple. Dann, als Salomo den Tempel baute, war es der Tempel. You can read it in 2 Chronicles chapter 7. Du kannst das in 2. Korinther 7 lesen. But look, aber schau. Everything changed with Jesus. Alles änderte sich mit Jesus. Not with Jesus walking the earth. That's the important thing to understand. Nicht als Jesus auf der Erde wandelte. Das ist das Wichtige, das wir verstehen müssen. Jesus said many things that have absolutely zero application for Christians. Jesus sagte viele Dinge, die absolut keine Anwendung auf Christen haben. Nothing. Keine. For instance, zum Beispiel. Jesus said, if your hand causes you to sin, cut it off. Do you apply that? Jesus sagte, wenn dich deine Hand zur Sünde verleitet, hacke sie ab. Wendest du das an? Why do you do we not apply this? Warum wenden wir das nicht an? Because victory over sin comes through the work of Jesus, not through my work. Weil der Sieg über Sünde durch Jesu Werk kommt und nicht durch meine Taten. Jesus said, Jesus sagte, I believe it's Matthew chapter 22. Ich glaube, es ist Matthäus 22. Jesus said to his disciples that they have to obey what the Pharisees teach. Jesus sagte zu seinen Jüngern, dass sie den Lehren der Pharisäer gehorchen müssen. The law that they taught. Das Gesetz, das sie lehrten. They taught 613 different laws. Sie lehrten 613 verschiedene Gesetze. Does this apply to you today? Gilt das für dich heute? Of course not. Natürlich nicht. I could show you many things that Jesus said that have zero application for Christians. Und ich könnte dir viele Dinge zeigen, die Jesus gesagt hat, die null Anwendung für Christen haben. He taught us many important principles. Er lehrte uns viele wichtige Prinzipien. But he also said many things that were specifically spoken into a specific culture at a specific time. Aber er sagte auch viele Dinge, die spezifisch gesprochen wurden in einer spezifischen Kultur zu einer spezifischen Zeit. If you study what happened after Jesus, wenn du studierst, was nach Jesus geschah, you will find out that the house of God is not a building anymore. Wirst du herausfinden, dass das Haus Gottes kein Gebäude mehr ist. It's people. Es sind Menschen. Jesus lives in me. Jesus lebt in mir. So I'm his house. Also bin ich sein Haus. And we as the church are living stones, we are his house. Und wir als Gemeinde sind lebendige Steine, wir sind sein Haus. So God doesn't live anymore in any building. Gott lebt also nicht mehr in irgendeinem Gebäude. So that scripture has zero application to you. Deshalb hat diese Stelle keinerlei Anwendung für dich. It would take me too long to explain to you what Jesus actually was saying and doing. Es würde zu lang dauern, um dir zu erklären, was Jesus tatsächlich sagte und tat. Es ist sehr, sehr klar, wenn man die Kultur und die Geschichte des jüdischen Volkes versteht. So, no, the house of God is not a building. Also nein, das Haus Gottes ist kein Gebäude. You are the house of God. Du bist das Haus Gottes. Möchtest du noch etwas sagen, Baby? Nein, gut. Schauen wir, was wir hier noch haben. Look, this is a really nice one. Schau, das ist eine wirklich schöne. Wie kann ich nicht genervt sein? Be irritated. Very simple. Ganz einfach. Just love. Liebe einfach. That's really what the Bible says. Genau das sagt die Bibel. 1 Corinthians 13 says that love is not irritated. 1. Korinther 13 sagt, dass Liebe sich nicht nerven oder reizen lässt. So every time you're irritated, you don't love. Das heißt, jedes Mal, wenn du genervt bist, liebst du nicht. Really not complicated. Das ist wirklich nicht kompliziert. Once you understand that people cannot irritate you, wenn du verstehst, dass Menschen dich nicht nerven können, but you choose to be irritated, sondern du dich entscheidest, genervt zu sein, first step to stop being irritated. Das ist der erste Schritt, um aufzuhören, genervt zu sein. To stop blaming people for irritating you. Wenn du aufhörst, Menschen zu beschuldigen, dass sie dich nerven. Listen to this carefully. Hör genau zu. Every reaction that you have towards any person or any circumstance, jede Reaktion, die du gegenüber jeder Person und jedem Umstand hast, has nothing to do with the people or the circumstances. Hat nichts mit den Leuten oder den Umständen zu tun. It's a mirror that shows you your own heart. Es ist ein Spiegel, der dir dein eigenes Herz zeigt. So when you're irritated, wenn du genervt bist, what do we usually do? Was machen wir dann normalerweise? He irritates me. Er nervt mich. This way you can never stop being irritated until you die. Auf diese Weise kannst du nie aufhören, genervt zu sein. Nie, bis du stirbst. You know why? Weißt du warum? Because you're now the victim. Weil du nun das Opfer bist. You're the victim of a bad person who irritates you. Das Opfer einer schlimmen Person, die dich nervt. Like this, you can never have victory. Auf diese Weise kannst du nie Sieg haben. Why don't you take responsibility for being irritated? Wenn du die Verantwortung dafür übernimmst, dass du genervt bist, and say this. Und sagst, oh my goodness, what mess is there in my heart? Oh du meine Güte, was für ein Chaos ist da in meinem Herz? That I am allowing some other person to irritate me. Dass ich einer anderen Person erlaube, mich zu nerven. This must change. Das muss sich verändern. That's the first step to change. Das ist der erste Schritt zur Veränderung. So remember, irritation has nothing to do with people, has to do with your heart condition. Also denk daran, genervt oder gereizt sein hat nichts mit Menschen zu tun, sondern mit deinem Herzenszustand. So let's imagine Debbie would do something that irritates me, not that that would ever happen. Nehmen wir an, Debbie würde etwas tun, was mich nerven würde. Nicht, dass das je vorkommen würde. Has nothing to do with what she did. Es hat nichts damit zu tun, was sie getan hat. With my heart that I don't love her perfectly. Es hat mit meinem Herz zu tun, dass ich sie nicht vollkommen liebe. So as long as I'm trying to fix the problem of irritation with her, I will never change. Solange ich versuche, das Problem des Genervtseins mit ihr zu lösen, werde ich mich nie ändern. But if I take responsibility to say, oh my goodness, I am allowing irritation to come into my heart. Aber wenn ich die Verantwortung übernehme und sage, oh meine Güte, ich erlaube, dass das Genervtsein in mein Herz kommt, then I have made the first step to change. Dann mache ich den ersten Schritt zur Veränderung. And then I can learn to love. It's something we have to learn the rest of our life. Und dann kann ich lernen zu lieben. Das ist etwas, das wir für den Rest unseres Lebens lernen müssen. And let me tell you something. Und lass mich dir etwas sagen. I recorded a course about walking in perfect love. Ich habe einen Kurs aufgenommen, in vollkommener Liebe leben. I recently recorded it in German. Und ich habe ihn vor kurzem auf Deutsch aufgenommen. I think it was 30 lessons. Ich denke, es sind 30 Lektionen. When everything was finished recording, als alle Aufnahmen fertig waren, I was traveling to Europe. I think it was in Europe for a few weeks. Reiste ich nach Europa, meine ich, für ein paar Wochen. And God began to speak to me while I was driving the car. Und Gott fing an, mit mir zu sprechen, während ich Auto fuhr. And he said to me, the course is not finished. You need to add another lesson. Und er sagte, der Kurs ist nicht fertig, du musst noch eine Lektion aufzeichnen. Look what the Lord said to me. Schau, was der Herr zu mir sagte. Er sagte, wenn das Wichtigste für jede Person ist, in vollkommener Liebe zu leben, und du nie jemanden hast, der dich nervt oder irritiert, wirst du nie lernen, in vollkommener Liebe zu leben. How do you learn to love bad people if there are no bad people around? Wie lernst du schlechte Menschen zu lieben, wenn es keine schlechten Menschen um dich gibt? How do you learn to love the enemy if you don't have enemy? You don't. Wie lernst du den Feind zu lieben, wenn du keine Feinde hast? Du lernst es nicht. The Lord said to me. Der Herr sagte zu mir. If my children would understand. Wenn meine Kinder verstehen würden. That every irritating, difficult, complicated situation. Dass jede nervige, schwere, komplizierte Situation. Is a gift. From me, ein Geschenk von mir ist, so that they can learn to walk in perfect love. Damit sie lernen können, in vollkommener Liebe zu leben, they would thank me all day long for the difficult moments. Würden sie mir den ganzen Tag lang für diese schwierigen Momente danken. Look, schau. Love is patient. It's the first attribute in 1 Corinthians 13. Liebe ist geduldig. Das ist die erste Eigenschaft in 1. Korinther 13. So, if you want to really learn to love, you have to learn to be patient. Wenn du also lernen willst, wirklich zu lieben, musst du lernen, geduldig zu sein. How do you learn to be patient? Wie lernst du, geduldig zu sein? When a car cuts you off in traffic. Wenn ein Auto dich auf der Straße schneidet. When people keep asking you the same questions a million times and you've already answered it a million times. Wenn Leute dir dieselbe Frage 1 Million Mal stellen, obwohl du sie schon 1 Million Mal beantwortet hast. When over and over and over again people do things that you don't want them to do. Wenn Leute immer und immer und immer wieder Dinge tun, die du nicht möchtest, dass sie es tun. When you are late and there is a traffic jam. Wenn du zu spät dran bist und es einen Stau gibt. God has designed life in such a beautiful way. Gott hat das Leben auf eine so schöne Weise kreiert. That every day there are circumstances in our lives. Dass es jeden Tag Umstände in unserem Leben gibt. that want to be our teacher to teach us how to love perfectly. Die unser Lehrer sein wollen, um uns zu lehren, vollkommen zu lieben. And we fight. Und wir kämpfen. We fight the circumstances. Wir bekämpfen die Umstände. Run away from difficulties. Wir rennen vor Schwierigkeiten weg. We blame our wife, we blame our husband. Wir beschuldigen unseren Mann, wir beschuldigen unsere Frau. What would happen if from today on, was würde passieren, wenn du von heute an you would see that irritating person is God's gift for you to teach you how to love. Wenn du diese nervige Person als Geschenk Gottes für dich betrachtest, um dir beizubringen, zu lieben. You become a better person. Du wirst ein besserer Mensch. Du bist dran, Baby. Ich habe schon gewartet und geduldig versucht, nicht genervt zu werden. Nein, Spaß. Ich habe auch gedacht, um es in Kürze zu sagen, if I get irritated at a person for something they're doing, wenn ich durch das, was eine Person tut, genervt werde, then I have to ask, why is this, I have to ask the Lord, why is this irritating me? Dann muss ich den Herrn fragen, warum nervt mich das? What is it in me that is irritated by this little thing that they're doing? Was ist das in mir, das durch die kleine Sache, die sie tun, genervt ist? Because usually it is a little thing, we make it big, right? Denn es ist normalerweise eine kleine Sache, wir machen sie groß, richtig? Normalerweise. Das hast du gesagt, eine kleine Sache. Du nervst mich, wenn du mich unterbrichst. Nein, Spaß. Siehst du, es ist eine kleine Sache, wie du gesagt hast. Ja, jetzt habe ich vollkommen meinen Gedankengang verloren. Warum irritiert mich diese kleine Sache, musst du Gott fragen. Ja, mach so etwas nicht mit alten Menschen, denn sie vergessen, wo sie eigentlich damit hin wollten. Gott sei Dank, du bist immer noch jung. Ja, warte mal. Du musst Gott fragen, warum uns diese kleine Sache so gereizt macht. Ah, okay, ich denke, ich bin wieder zurück auf der Spur. Und dann kannst du sehen, was falsch in deinem Herzen ist. Oder die Sache, die Gott aufzeigt, die in dir falsch ist. Und dann kannst du es ändern und mehr wie Jesus werden. Ja, sehr gut. Und als Debbie sagte, kleine Sache, du hast das gesagt. Nein, du hast das gesagt. Wirklich? Ja. Ja, du. Als Debbie sagte, wir sollen Gott fragen, was diese kleine Sache ist, die uns nervt. Weißt du, was ich gelernt habe? Mostly what irritates us in others is actually little. Meistens ist das, was uns an anderen nervt, eigentlich klein. Do you know what makes it big? Weißt du, was es groß macht? Giving it attention. Wenn du ihm Aufmerksamkeit gibst. What value do you place to what other people do to you? That's what makes it big. Welchen Wert du auf das legst, was andere Menschen dir antun, das macht es groß. Do you know, I've sat with Debbie and me, have sat with a lot of couples trying to help them through marriage mess. Debbie und ich sind mit vielen Paaren zusammengesessen, um ihnen bei Eheproblemen zu helfen. Do you know what's the funny thing? Weißt du, was das Komische ist? In a messed up marriage, almost without exception, in einer kaputten Ehe, fast ohne Ausnahme, the people don't see anything good in the partner. Nothing. Sehen die Leute überhaupt nichts Gutes in dem Partner, gar nichts. Everything is bad. Alles ist schlecht. And sometimes they even say to me, und manchmal sagen sie sogar zu mir, mein Partner war nie nett. I said, so why did you marry them? Ich sage dann, warum hast du ihn geheiratet? Wenn er nie nett war, warum hast du eine gemeine Person geheiratet? Sehr oft wachen sie auf und realisieren, oh meine Güte, meine Sicht wurde betrübt. When they first fell in love, the only thing they saw about that partner was nice. Now they only see bad. Wenn sie zurückdenken an die Zeit, als sie sich verliebten, war das Einzige, was sie über den Partner dachten, nett. Jetzt sehen sie nur schlecht. What happened? Was ist passiert? You gave attention to the things that irritated you. Don't give it any value. Du hast den Dingen, die dich nerven, Aufmerksamkeit geschenkt. Gib ihnen keinen Wert. Because the more you focus on it, the bigger this becomes. Denn je mehr du dich darauf fokussierst, desto größer wird es. And your heart will filter every word and every action from that person and everything that irritates. Und dein Herz wird jedes Wort und jede Handlung dieser Person filtern und alles wird dich nerven. And the last thing, und das Letzte, that's what you really need to hear. Das musst du wirklich hören. You ready? Bist du bereit? What irritates you most in other people is areas in your own heart that you have not been able to overcome. Das, was dich bei anderen Leuten am meisten nervt, sind Bereiche in deinem eigenen Herzen, die du nicht überwinden konntest. And that you're not willing to face. Und denen du dich nicht stellen willst. That's what really irritates you. Das nervt dich wirklich. So irritation doesn't have to do with others, it has to do with your heart. Genervt zu sein hat also nicht mit anderen zu tun, es hat mit deinem eigenen Herzen zu tun. Yeah, you got some teaching, haven't you? Ja, jetzt hast du aber eine Lehre bekommen, nicht wahr? Let's position ourselves. Beziehen wir Stellung hier, das ist gut für uns. Was denkst du über die LGBT-Bewegung? Ich habe einen Sohn und in der Schule wollen sie das unterrichten. LGBT-Movement, I have a son and in the schools they want to teach it. I'll tell you what I think, it's sin. Ich sage dir, was ich denke, das ist Sünde. It's that simple. So einfach ist das. Any sexual relationship outside of marriage between a husband and a wife is sin. Jede sexuelle Beziehung außerhalb einer Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist Sünde. So anybody teaches you can choose your sex, they're teaching us that we can choose to sin. Jeder, der lehrt, dass du dein Geschlecht wählen kannst, lehrt die Menschen, sich für die Sünde zu entscheiden. So it's time for us Christians to love these people and yet have a clear and strong position. Es ist Zeit, dass wir Christen diese Menschen lieben und dennoch eine klare und starke Position einnehmen. Unfortunately, the majority of the church has either been condemning. Leider ist die Mehrheit der Gemeinde entweder verdammend or judging oder verurteilend or being tolerant to sin. Oder sie tolerieren die Sünde. I think that's all wrong. Ich denke, das ist alles falsch. We love the gay people, we love the LGBT people, we love the people. Wir lieben die schwulen Menschen, wir lieben die LGBT Menschen, wir lieben die Menschen. But it's sin. Aber es ist Sünde. Anybody who says you can choose your sex is teaching people to choose to sin. Jeder, der lehrt, dass du dein Geschlecht wählen kannst, lehrt die Menschen, sich für die Sünde zu entscheiden. Das ist, was ich denke. Du hast mich gefragt und ich habe es dir gesagt. Was denkst du, Liebling? Nichts? Ich denke, es ist irrelevant. Das ist das, was die Bibel sagt. Machen wir diese Frage. Eine Person, die sich getrennt hat, kann sie wieder eine andere Person kennenlernen? Can they have the opportunity to get to know another person? I think it's in the context of divorce. Yeah, I'm thinking so. The people didn't say it, but I'm. Denkst du das im Kontext von Scheidung? Ja, das denke ich. Es steht dann nicht, aber ich denke es ja. I can't tell you what you can do. Ich kann dir nicht sagen, was du tun sollst. Figure that out with God. Du musst das mit Gott klären. Not with men. Nicht mit Menschen. So let me tell you something. Aber lass mich dir etwas sagen. If your relationship with Jesus is not more important than any other relationship on this earth. Wenn deine Beziehung mit Jesus nicht wichtiger als jede Beziehung auf dieser Erde ist. It doesn't matter who you get to meet and who you get to marry, it's never going to be truly satisfying. Dann ist es egal, wen du triffst und wen du heiratest, es wird nie wirklich zufriedenstellend sein. So my advice to you is get really, really, really close to Jesus and make him the absolute priority in your life. Mein Rat für dich ist, komm ganz, ganz, ganz nah zu Jesus und mach ihn zur absoluten Priorität in deinem Leben. And then this question will answer itself. Und dann wird sich diese Frage von selbst beantworten. But if you try to find satisfaction in another relationship again, I can already tell you, you are going to get hurt again. Aber wenn du versuchst, Zufriedenheit in einer anderen Beziehung zu bekommen, kann ich dir bereits jetzt sagen, du wirst wieder verletzt werden. I guarantee you're going to get hurt. Ich garantiere es dir, du wirst verletzt and disappointed. Und enttäuscht werden. Strebe nach Intimität mit Jesus und dann wirst du die Frage nicht mehr haben. Debbie agrees. Debbie stimmt zu. She agrees totally. Sie stimmt vollkommen zu. Goodness. Oh meine Güte. Ich habe so viele falsche Wege eingeschlagen wegen eines ängstlichen Herzens und ich habe nicht einmal mehr Freude am Leben. Ich möchte umkehren. I've entered so many wrong ways because of a fearful heart and I don't even have pleasure in live anymore. I want to return. Look. Return. Umkehren? You know, go back to living life again. Like I want to go return to live a normal life again. This person doesn't want to live anymore. Ich möchte zurückkehren und wieder leben. Ich möchte wieder ein normales Leben führen. Diese Person möchte nicht mehr leben. Sie will sich umbringen. Sie möchte wieder ein normales Leben führen. So, look. Schau. You have to really get to know God first of all in a real way. Du musst zuerst einmal Gott wirklich real und echt kennenlernen. Because our heart will always take us the wrong direction, always. Denn unser Herz wird uns immer in die falsche Richtung bringen, immer. And some people make worse decisions and other people make not so bad decisions. Manche Menschen treffen schlechtere Entscheidungen und andere treffen nicht so schlechte Entscheidungen. Unless Jesus becomes the absolute everything, you're not gonna go back to abundant life. Wenn Jesus nicht absolut alles wird, wirst du nicht zu einem überfließenden Leben zurückkommen. Look at something. Schau dir etwas an. Jesus throughout the gospel said to people, follow me. Jesus sagt im ganzen Evangelium zu Menschen, folge mir. That means, I'm your master, you are my disciple, come and follow me. Das heißt, ich bin dein Meister, du bist mein Jünger, komm und folge mir. One time only in all of the four gospels, nur einmal in allen vier Evangelien, I found where Jesus did not say, follow me, but where he said, come to me. Fand ich, dass Jesus nicht sagte, folge mir, sondern komm zu mir. When is the only time, at least, that I found where he said, come to me? Wann ist das einzige Mal, das ich gefunden habe, als er sagte, kommt zu mir? He said to people exactly like you. Er sagt es zu Menschen, genau wie du es bist. Matthäus 11, 28. Come to me, everybody who is tired and heavy burdened. Kommt zu mir, alle, die ihr müde und beladen seid. I will give you rest. Ich will dir Ruhe geben. Then he says, take my yoke upon you and learn from me. Dann sagte er, nimm mein Joch auf dich und lerne von mir. Because I am gentle. Denn ich bin sanft. Look, my friend, you will not find rest for your heart unless you found it in Jesus. You can't. Schau, mein Freund, du wirst keine Ruhe für dein Herz finden, wenn du sie nicht in Jesus findest. Das geht nicht. You can pay all the money in the world to the best coaches in the world, you're still not going to find it. Du kannst alles Geld der Welt an die besten Coaches der Welt bezahlen. Du wirst sie trotzdem nicht finden. You can find the most expensive therapist in the world, you're still not going to find it. Du kannst den teuersten Therapeuten auf der Welt finden. Du wirst sie trotzdem nicht finden. You can go and find all of the closest and most incredible counselors, you're still not going to find it. Du kannst losziehen und die allerbesten Seelsorger finden. Du wirst sie trotzdem nicht finden. What your heart needs can only be found in Jesus. Was dein Herz braucht, kann nur in Jesus gefunden werden. Listen to me carefully. Hör mir gut zu. When God wanted to create the trees and the plants, he spoke to the earth. Als Gott die Bäume und die Pflanzen erschaffen wollte, sprach er zu der Erde, zum Boden. He literally said, God spoke to the ground, let all these trees come forth. Es heißt wörtlich, und Gott sprach zu der Erde, lass all diese Bäume hervorkommen. When God created the fish, he didn't speak to the fish, he spoke to the sea, to the waters. Als Gott die Fische schuf, sprach er nicht mit den Fischen, er sprach mit dem Meer, mit den Wassern. Read Genesis 1, he spoke to the water, bring forth all the fish and the creatures of the sea. Lies 1. Mose 1. Er sprach zum Wasser, bringe hervor all die Fische und die Kreaturen des Meeres. To whom did God speak when he created man? Zu wem sprach Gott, als er Menschen erschuf? To himself. Zu sich selbst. He said, earth, bring forth trees and plants, water, bring forth fish, and I will bring forth human beings. Er sagte, Erde, bring Bäume und Pflanzen hervor, Wasser, bring Fisch hervor, und ich werde menschliche Wesen hervorbringen. Take the plants out of the soil, they will die. Nimm die Pflanzen aus dem Boden heraus, dann werden sie sterben. Take the fish out of the water, it will die. Nimm die Fische aus dem Wasser, sie werden sterben. Take yourself out of the heart of God, and you will die. Nimm dich selbst aus dem Herzen Gottes heraus, und du wirst sterben. You are not going to find your peace, your joy, your satisfaction with anybody in the universe, only with Jesus who brings you to the heart of God. Du wirst deinen Frieden, deine Freude, deine Zufriedenheit mit irgendjemand in diesem Universum nicht finden, nur mit Jesus, der dich zum Herzen Gottes bringt. So I cannot stop preaching Jesus until the end of my life. Deshalb kann ich nicht aufhören, Jesus zu predigen bis ans Ende meines Lebens. So if you want to return, return to him. Wenn du also umkehren willst, kehre zu ihm um. Jesus, how I need you. I've made so much mess of my life. Sage, Jesus, ich brauche dich so sehr. Ich habe so viel Chaos in meinem Leben angerichtet. I've made so many wrong choices because of my fearful heart. I need you, Jesus. Ich habe so viele falsche Entscheidungen getroffen wegen meinem ängstlichen Herz. Ich brauche dich, Jesus. Er wird dir überfließendes Leben geben. Er wird dir Ruhe geben. Er wird dich leiten und führen. Das war wirklich schön. Danke. Das ist auch eine wirklich gute Frage. Kann mein Glauben die Herzen von anderen Menschen zur Umkehr bringen? Die Antwort ist ja und nein. Dein Glaube kann andere Menschen nicht ändern oder manipulieren. Das funktioniert nicht. Ich glaube, damit mein Ehemann Christ wird. Das funktioniert nicht. Denn dein Ehemann muss glauben, um Christ zu werden. Deshalb kann dein Glaube andere Menschen nicht erretten. Aber dein Glaube kann andere Menschen erretten. Und zwar folgendermaßen. Gott weiß die Zukunft der Menschen, die du versuchst, gerettet zu werden. Gott kennt die Zukunft der Menschen, die du gerne erretten möchtest. Gott weiß, welche Entscheidungen sie treffen, ob sie ihn annehmen oder ablehnen. So you have to talk to God about it. Also musst du mit Gott darüber sprechen. Not what you wish or what you desire, what God says. Nicht über das, was du dir wünschst oder wonach du dich sehnst, sondern über das, was Gott sagt. God already wants everybody to be saved. It's clear. Gott will bereits, dass jeder gerettet wird, das ist klar. Not everybody will be saved. Aber nicht jeder wird gerettet werden. So go to God. Also geh zu Gott. Say God, do you have a promise for me? Sage Gott, hast du eine Verheißung für mich? Kannst du mir etwas sagen über diese Person, von der ich möchte, dass sie gerettet wird? And whatever God gives you, that's what you have to believe for it to happen. Und was immer Gott dir gibt, daran musst du glauben, dass es passiert. Dann brauchst du deinen Glauben. Ich weiß nicht, aber ich denke, dein Herz können auch deine Taten sein. Deine liebevollen Taten können auch das sein, was die Person zu Gott bringt. Jesus or God to that person through being a channel. Wenn du dieser Person Jesus oder Gott zeigst, indem du ein Kanal bist. So in this way your heart is was the question being is can the heart convert? Yeah, so that way your heart can. Auf diese Weise kann dein Herz eine Person zur Umkehr führen. The more correct your heart is and closer to the Lord, the more others will see and the more others will want to imitate it. Je richtiger dein Herz ist und je näher beim Herrn, desto mehr werden andere sehen und desto mehr werden andere das auch haben wollen. Ich habe ein Mentoring-Programm. Und ich habe eine Studie darüber gemacht, was die Bibel den großen Abfall nennt. Die Bibel sagt, bevor Jesus zurückkommt, werden viele den christlichen Glauben ablehnen und von ihm weggehen. Die Bibel sagt, dass Gottes Agape-Liebe in vielen Christen kalt werden wird. So I did research. Ich habe nachgeforscht. And I found out that I think there are 7 or 8 things that basically everybody who walks away from the faith in God and Christianity have. They have one of these 8 things. Und ich habe herausgefunden, ich denke, es sind 7 oder 8 Merkmale, dass jeder, der vom Glauben an Gott, vom Christentum weggeht, eines von diesen 8 Merkmalen hat. Do you know what is the number one? Weißt du, was die Nummer 1 ist? Is that people who call themselves Christians don't love. Dass Menschen, die sich Christen nennen, nicht lieben. Nummer 1. So, you can believe for somebody to get saved, but if you don't love them, You might even be responsible for them not becoming safe. Du kannst glauben, dass jemand gerettet wird, aber wenn du ihn nicht liebst, dann bist du vielleicht sogar dafür verantwortlich, dass er nicht gerettet wird. Now, I know at the end it's their responsibility. I understand that. Ich weiß, am Ende ist es ihre Verantwortung. Ich verstehe das. So, believing what I told you is important, but what David told you to love is at least equally important. Glauben, so wie ich es dir gesagt habe, ist wichtig, aber zu lieben, wie Debbie gesagt hat, ist mindestens genauso wichtig. Many sermons we have preached, we have destroyed by our lack of love. Viele Predigten, die wir gepredigt haben, haben wir zerstört durch unseren Mangel an Liebe. So we tell people, hey, you need to accept Jesus, and then we don't love them. Wir sagen zu Menschen, hey, du musst Jesus annehmen, und dann lieben wir sie nicht. So love the people so much that they can't resist that love anymore. Also liebe die Menschen so sehr, dass sie der Liebe nicht mehr widerstehen können. That's cute. Das ist süß. Glaubst du, dass Gott gegen plastische Chirurgie ist? Do you believe that the Father, do you believe that God is against plastic surgery? Look, here's what I believe. Schau, hier ist, was ich glaube. I believe that, of course, he's totally against plastic surgery. Ich glaube, natürlich, er ist völlig gegen plastische Chirurgie. If you act against your conscience. Wenn du gegen dein Gewissen handelst. But if you don't act against your conscience, then he's fine with it. Aber wenn du nicht gegen dein Gewissen handelst, ist es okay für ihn. Look, it's time to stop judging one another. Schau, es ist Zeit, dass wir aufhören, einander zu verurteilen. Here is the question. Hier ist die Frage. What does the Bible say? Was sagt die Bibel? Think about, what does the Bible say about us and our bodies? Denk, was sagt die Bibel über uns, über unsere Körper? It's the temple of the Holy Spirit. Es ist der Tempel des Heiligen Geistes. The question is not plastic surgery. The question is, with what motive do you do plastic surgery? Die Frage ist also nicht plastische Chirurgie oder nicht. Die Frage ist, aus welchem Motiv willst du eine plastische OP? Plastic surgery so that in the eyes of the world you can be beautiful, you have sinned. Wenn du eine plastische OP haben willst, damit du in den Augen der Welt schön bist, hast du gesündigt. Because it's idolatry. Denn das ist Götzendienst. You are more concerned with what other people say to you than what God himself thinks about you. Jetzt ist es dir wichtiger, was andere Menschen über dich sagen, als das, was Gott selbst über dich sagt. God isn't so worried about the external. He's much more concerned about the internal. Gott ist das Äußere nicht so wichtig. Ihm ist das Innere viel wichtiger. So ask yourself this question. Also stell dir selbst diese Frage. What is it inside of me that I would like to do plastic surgery for? Was ist es in mir, dass ich eine plastische OP haben will? Ask that question. Stell diese Frage. If you don't feel beautiful or have any identity, plastic surgery is not going to resolve it anyhow. Wenn du dich nicht schön fühlst oder keine Identität hast, wird eine plastische OP das sowieso nicht lösen. So focus more on the internal. What is going on inside of my heart? What drives me? Also fokussiere dich mehr auf das Innere. Was geht in meinem Herzen vor? Was treibt mich an? I did plastic surgery. Ich hatte eine plastische OP. I had a hair transplant. Ich hatte eine Haartransplantation. It was offered to me as a present. Es wurde mir als ein Geschenk angeboten. Debbie said, do it. Debbie sagte, mach es. I thought, you know what? I constantly burn my head in the sun in hot Brazil. That's a good idea. Ich dachte, weißt du was? Ich verbrenne mir ständig den Kopf in der Sonne im heißen Brasilien. Das ist eine gute Idee. I thought, you know, I'm gonna do it. Ich dachte, ich werde es tun. My conscience allowed me. Mein Gewissen erlaubt es mir, ich bin fein damit. So much more important than what does God think of the plastic surgery is what motivates me to want to do it. That's the really important question. Viel wichtiger als das, was Gott über plastische Chirurgie denkt, ist also, was motiviert mich, um es durchzuführen? Das ist die wirklich wichtige Frage. Really think about it, most Christians try to resolve most of their problem externally when they're all internal. Wenn du wirklich darüber nachdenkst, die meisten Christen versuchen, die meisten ihrer Probleme äußerlich zu lösen, obwohl sie alle innerlich sind. Du möchtest endlich die perfekten Brüste und dann erkennst du, ups, sie sind einen Millimeter unterschiedlich, sie sind immer noch nicht perfekt. Was ist es also, was in dir abgeht? Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Okay. Okay, stellen wir diese Frage. In Europa gibt es ein Gesetz, dass man nicht mehr verheiratet sein muss. Man kann einfach zusammenleben und man ist ein Lebensgefährte. Bist du in den Augen von Gott verheiratet? In Europe there is a law that you don't have to be married anymore. You can just live together and then you are co-dwellers. In the eyes of God, are you married? So I'm in Europe, I'm Austrian, and in Austria this law has existed for a long time. Ich bin Österreicher und in meinem Land existiert dieses Gesetz seit langer Zeit. In Amerika aber auch. I don't believe you're married in the eyes of God, no. Ich denke nicht, dass du in den Augen von Gott verheiratet bist, nein. I don't believe so. Das glaube ich nicht. Because you've not entered a covenant. Denn du bist in keinen Bund eingetreten. Marriage is not who you live with, but marriage is who you entered a covenant with. Ehe ist nicht, mit wem du lebst, sondern Ehe ist, mit wem du in einen Bund eintrittst. And a covenant is different than living together with somebody. Und ein Bund ist etwas anderes, als mit jemand zusammenzuleben. So, let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. Who made this law? That's the question. Wer machte dieses Gesetz? Das ist die Frage. A godless government made this law. Eine gottlose Regierung machte dieses Gesetz. If you considered marriage in the eyes of God because a godless covenant, a godless government made a law. Wenn du dich als verheiratet in Gottes Augen betrachtest, wegen eines von einer gottlosen Regierung gemachten Gesetzes, you know, a governance against the principles of God. Eine Regierung, die gegen die Prinzipien Gottes handelt, so what happened? Was passiert? There are governments now that are talking about permitting pedophilia. Es gibt heute Regierungen, die darüber sprechen, Pädophilie zu erlauben. And consider it a sickness and not a crime. Und sie als Krankheit und nicht als Verbrechen zu betrachten. Does that mean now pedophilia is okay before God? Bedeutet das nun, dass Pädophilie okay für Gott ist? Of course not. Natürlich nicht. See, God does not submit itself to earthly governments. Gott ordnet sich keiner irdischen Regierung unter. Understand that. Versteh das. The earthly governments are supposed to submit to God. Die irdischen Regierungen sollen sich Gott unterordnen. And this is the important thing. Don't worry about what any government says. Ask what, how does God see marriage? Und das ist das Wichtige. Mach dir keine Sorgen, was irgendeine Regierung sagt. Frage, wie sieht Gott Ehe? Marriage is a covenant that two people have entered together. It's a man and a woman. Ehe ist ein Bund, in den zwei Menschen gemeinsam eintreten, ein Mann und eine Frau. If you go back to Genesis 1, wenn du zurück zu 1. Mose 1 gehst and connect it to Matthew chapter 19, und es mit Matthäus 19 and 1 Corinthians 7, und 1. Korinther 7 many other Bible verses, und vielen anderen Bibelversen verbindest, you will find out that a man and woman have been joined together by God. Wirst du herausfinden, dass ein Mann und eine Frau miteinander verbunden wurden durch Gott. That's why divorce is much more serious than we make it. Deshalb ist Scheidung viel gravierender, als wir es machen. Because it's a breaking of a covenant. Denn es ist ein Brechen eines Bundes. It's very easy to find a woman, find a man, live together as cohabitants. The government recognizes it. But if I don't like anymore, I go. Es ist sehr leicht, eine Frau oder einen Mann zu finden, zusammen zu leben als Lebensgefährten. Die Regierung erkennt das an und wenn ich es nicht mehr mag, gehe ich. But that means I've never really entered a covenant. Aber das bedeutet, dass ich nie in einen Bund eingetreten bin. So I don't believe living together with somebody makes you married before God. Deshalb glaube ich nicht, dass Zusammenleben mit jemandem dich vor Gott verheiratet macht. We have to enter a covenant with people. Wir müssen einen Bund mit Menschen eingehen. I give myself to you, you give yourself to me. Ich gebe mich dir, du gibst dich mir. But unfortunately, the world is going more and more individualistic. Aber leider wird die Welt immer individualistischer. Was denkst du? Langsam löschen sie alle unsere christlichen Werte aus. Ja. Und wir müssen dagegen aufstehen. You know, very soon, schon sehr bald there will be nothing left but black and white. Wird nichts mehr übrig sein, außer schwarz und weiß. All the gray areas are going to disappear. All die Grauzonen werden verschwinden. And many Christians are going to be sucked into black, convincing to themselves it's white. Und viele Christen werden in Schwarz hineingezogen werden, während sie sich selbst überzeugen, dass es weiß ist. Because they will be controlled by fear. Weil sie von Furcht kontrolliert werden. They will be controlled by the media. Sie werden von den Medien kontrolliert. They will be controlled by government that don't care about God. Und sie werden kontrolliert von Regierungen, denen Gott egal ist. So it's time for the real light to rise up and shine. Es ist also Zeit für das wahre Licht, um sich zu erheben und zu leuchten. But I have good news for you. Aber ich habe gute Nachrichten für dich. Es wird eine unvorstellbare Verfolgung für alle Christen auf der ganzen Welt kommen. Das sind gute Nachrichten. Denn es wird schließlich all diese Grauzonen in Schwarz und Weiß aufteilen. Bald werden wir wissen, wer wirklich ein Nachfolger Jesu ist und wer nicht. Those who are persecuted and still follow Jesus radically, they are the true disciples. Die verfolgt werden und Jesus immer noch radikal nachfolgen, sind die wahren Jünger. So get yourself ready now. Also mach dich jetzt bereit. It's been good to be with you guys. Es war schön, mit euch zusammen zu sein, Leute. Wednesday we will be with Daniel. Am Mittwoch werden wir wieder hier mit Daniel sein. Bye, audience. Tschüss, Publikum. Does the audience have one last question? Hat das Publikum eine letzte Frage? Okay, Paolo has a question. Okay, Paolo hat eine Frage. Ich habe eine Frage über Heilung. Wenn wir für Menschen beten, die keine Christen sind, werden manche geheilt und manche nicht. Ist das unser Glaube? Hat es mit ihrem Herz zu tun? Very good question. So the audience has a question with our good friend Paolo, who is here with us with his wife and two children for a few days. So he says, I have a question about healing. When we pray for people who are not Christians, some heal, some are not healed. Is it our faith? Has it to do with their heart? Eine sehr gute Frage. Das Publikum hat also eine Frage, und zwar unser guter Freund Paolo, der ein paar Tage lang bei uns mit seiner Frau und seinen Kindern ist. Ich denke, um das wirklich zu beantworten, müssten wir wahrscheinlich 20 Stunden lehren. Und das ist tatsächlich etwas, das ich jetzt schon seit mehreren Tagen intensiv studiere. Ich denke, es wird immer unbeantwortete Fragen geben. Und ich denke, es wird immer unbeantwortete Fragen geben. Why Reinhard Bonnke in his meetings the dead were raised, cripples walk, the blind saw and he died of cancer? Warum wurden in Reinhard Bonnkes Versammlungen Tote auferweckt, Lahme gingen, die Blinden sahen und er starb an Krebs? How did Bill Johnson's wife die of cancer and yet they saw so many miracles every day? Wie konnte Bill Johnsons Frau an Krebs sterben, obwohl sie jeden Tag so viele Wunder erlebten? So there will always be unanswered questions. We have to accept it. Es wird also immer unbeantwortete Fragen geben und wir müssen das akzeptieren. And we must not worry about this unanswered question. Und wir dürfen uns keine Sorgen über diese unbeantworteten Fragen machen. Because on the unanswered questions, denn wenn wir uns auf diese unbeantworteten Fragen fokussieren, every single ounce of faith in our heart. Wird das jeden Funken Glauben in unserem Herzen töten. So that's what I've learned. Das habe ich gelernt. Questions I don't have an answer, I'll leave them. Fragen, auf die ich keine Antwort habe, lasse ich los. Go back to what the Bible teaches. Geh zurück zu dem, was die Bibel lehrt. The Bible teaches that the only basis for healing is faith. Die Bibel lehrt, dass die einzige Basis über Heilung Glaube ist. It's not what God does, it's what we do. Es ist nicht das, was Gott tut, es ist das, was wir tun. Das ist das Wichtige. Jesus tat alles für jede Person auf der Welt, damit sie geheilt ist. That's a thing we have to settle in our heart firmly. Das ist eine Sache, die wir in unserem Herz fest verankern müssen. Now, what's left? Was bleibt nun übrig? Glauben. And I'm going to be really honest with you. Und ich werde sehr ehrlich mit dir sein. I believe the majority of times it's the lack of faith in the life of the people who pray. Ich glaube, in den meisten Fällen ist es der Mangel an Glauben bei den Menschen, die beten. Including me, Reinhard. Auch bei mir, Reinhard. It's the truth. Das ist die Wahrheit. The truth is, we haven't really learned to walk by a radical life-changing faith. That's the truth. Die Wahrheit ist, wir haben nicht richtig gelernt, in einem radikalen, lebensverändernden Glauben zu wandeln. Das ist die Wahrheit. We pray for people, hoping for them to be healed. Wir beten für Leute und hoffen, dass sie geheilt werden. When things don't happen, we start to question. Wenn Dinge nicht passieren, fangen wir an zu fragen. What would happen if we say, I lay hands on the sick will be healed, that's it. I will not back off that. Was würde passieren, wenn wir sagen, ich lege den Kranken die Hände auf, die Kranken werden geheilt, das ist es. Ich werde nicht davon abrücken. Punkt. But many times we are hoping that they would be healed, but we are not 100% sure. That means we don't really believe. Aber sehr oft hoffen wir, dass sie geheilt werden, aber wir sind nicht hundertprozentig sicher. Das heißt, wir glauben nicht wirklich. So I think mostly who is to blame is the one who actually prays. Ich denke, meistens müssen die verantwortlich gemacht werden, die beten. I really believe that. Ich glaube das wirklich. And I include myself. Und ich schließe mich ein. That's why I'm determined to learn to live by faith like never before in my life. Deshalb bin ich entschlossen zu lernen, aus Glauben zu leben, wie nie zuvor in meinem Leben. Now, I believe sometimes it's the unbelief of the people we pray for. Ich glaube, manchmal ist es der Unglaube der Menschen, für die wir beten. And we are talking about un-Christians, of course. Und wir sprechen natürlich über Nichtchristen. But the un-Christian doesn't need to have faith to be healed. Die Nichtchristen brauchen keinen Glauben, um geheilt zu werden. But he cannot have active unbelief. Aber sie dürfen keinen aktiven Unglauben haben. Because in the Greek there are two words for unbelief. Denn im Griechischen gibt es zwei Worte für Unglaube. One is a passive unbelief. Das eine ist ein passiver Unglaube. The other one is an active unbelief. Der andere ist ein aktiver Unglaube. Two different Greek words. Zwei verschiedene griechische Worte. One is like this. Der eine ist so. Hey, can I pray for you? Jesus will heal you. Hey, kann ich für dich beten? Jesus wird dich heilen. And the non-Christian says, well, I don't even believe in Jesus, but sure, go ahead, pray for me. Und der Nichtchrist sagt, na ja, ich glaube noch nicht mal an Jesus, aber natürlich, mach, bete für mich. It depends only on my faith. Es hängt nur von meinem Glauben ab. But if the person has an active unbelief, says, I don't believe Jesus can heal, I don't want him to heal me, I don't believe this is all garbage, then he is rejecting that. Aber wenn die Person einen aktiven Unglauben hat und sagt, ich glaube nicht, dass Jesus heilen kann, ich möchte nicht, dass er mich heilt, das ist alles Müll, dann lehnt er das ab. It's his unbelief. Es ist sein Unglaube. But I think if we Christians would take more responsibility for the unbelief in our own hearts, we would see way more miracles. Aber ich denke, wenn wir Christen mehr Verantwortung für den Unglauben in unseren eigenen Herzen übernehmen würden, würden wir viel mehr Wunder sehen. And I include myself. Und ich schließe mich mit ein. Many times I don't believe the way I should believe. Sehr oft glaube ich nicht auf die Weise, wie ich glauben sollte. I'm changing that. Aber ich ändere das. And I hope so will you. Und ich hoffe, du auch. Let's become radical, crazy followers of Jesus Christ and walk down the streets healing the sick. Lasst uns radikale, verrückte Nachfolger von Jesus Christus werden, die durch die Straßen gehen und die Kranken heilen. Okay? Okay? Okay. We guys see you on Wednesday. Okay, wir sehen euch am Mittwoch, Leute. See you guys. Tschüss.